Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir legen auch sofort los mit einer offenen Themenrunde heute Nacht wieder. Also ihr könnt euch gerne, sehr gerne hier bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über welches Thema. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben und bitte in die Mail euer Thema kurz umreißen. Nicht zu lang, relativ kompakt, dann kann man das alles schneller bearbeiten. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und die Sarah ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo. Sarah, du klingst so zurückhaltend. Was ist los? Ja, ich bin auch zurückhaltend. Weswegen rufst du mich an? Also mein Thema ist, ich habe mich in einen verheirateten Mann verliebt. Ja. Also vielleicht sollte ich mal von Anfang an erzählen. Genau, mach mal. Also wie gesagt, ich bin 20 und ich habe vor 2 Jahren meinen Führerschein gemacht. Mhm. Und ich habe mich dann in meinen Fahrlehrer verliebt. Oh. Ja, das ist der Klassiker sozusagen. Fast so, ja. Es gibt ja noch ein paar andere Klassiker, so mit Lehrer und so oder Frauenarzt. Aber Fahrlehrer ist auch schon nicht schlecht. Mhm. Wie alt ist denn der Fahrlehrer? 40. Na okay, wo und, die Liebe hinfällt. Genau. Und er ist verheiratet und hat ein Kind. Ja. Und vor 2 Jahren hat es angefangen, die Affäre. Mhm. Also ist wirklich was gelaufen. Also das war nicht nur eine einseitige Liebe, sondern er hat sich in dich auch ein bisschen verguckt. Genau. Ja. Und wie gesagt, das hat vor 2 Jahren angefangen. Ja. Und in diesen 2 Jahren waren wir 3-mal getrennt. Also wenn man so sagen kann, es war 3-mal Schluss. Ja. Und also wir versuchen sozusagen immer voneinander wegzukommen. Ja. Aber dann meldet sich immer irgendeiner von uns und ja. Ja, genau, und das möchte ich gern ändern, dass ich da du willst sozusagen eigentlich stark weg von bleibe. Du bist auf jeden Fall. Ja. Ey, du sagst, wir waren 3-mal getrennt. Das Gegenteil von getrennt ist ja zusammen. Wie sah denn dieses Zusammensein aus? War das eine sehr sexuell orientierte Geschichte? Oder von deiner Seite vielleicht auch noch anders? Erzähl mal. Okay, also wir haben uns ungefähr so 1-mal die Woche getroffen. Mhm. Und er hatte ja eigentlich leichtes Spiel, weil er hätte dann einfach Fahrstunde gehabt. Mhm. Oder hatte halt einfach Fahrstunde. Alibi. Genau. Und hat er mich halt zum Beispiel am Bahnhof abgeholt und dann haben wir ungefähr 3-4 Stunden miteinander verbracht. Wo habt ihr die Stunden verbracht? Im Auto? Ja, zum Beispiel, genau. Ach so. Aber im Auto kann man keinen Sex haben. Oder, ja, kann man auch, aber... Doch, es geht schon auf jeden Fall. Also hattet ihr immer, wenn ihr euch getroffen habt, Sex miteinander? 95%. Ja. Wohin seid ihr dann gefahren? Also seid ihr schon mal zu dir nach Hause gefahren oder in ein Hotel? Nee. Also meistens an einen Ort, der vielleicht ein bisschen versteckter ist. Wir sind auf jeden Fall noch nie irgendwie zu mir nach Hause oder zu ihm. Sowieso nicht. Ich habe das fast gerade als Scherz gesagt mit dem Auto. Das war wirklich so, dass ihr dann immer in dem Auto gepoppt habt? Sozusagen, ja. Muss man dann so sagen, ja. Okay. Habt ihr auch andere Sachen miteinander gemacht? Habt ihr euch mal getroffen zum Essen gehen, Kino, genau. Theater? Ja. Das habt ihr gemacht? Wir waren im Schwimmbad zusammen. Wir waren mal essen. Mhm. Und also wir haben schon immer so gesehen, dass es beide Seiten sind. Also nicht nur körperliche, sondern eigentlich auch das Herz. Hat er denn in dieser Zeit, ich meine 2 Jahre ist ja schon eine lange Zeit, hat er irgendwann ein Signal dir gegeben, Sarah, gib mir noch etwas Zeit, ich werde mich perspektivisch von meiner Frau trennen? Ich weiß, dass er mit seiner Frau vor ein paar Jahren ein Haus gekauft hat und das müssen sie ungefähr noch 25 Jahre abzahlen. Ein bisschen lange. Ja, das heißt, dass die 25 Jahre noch zusammen sein werden wollen sollen. Also wir haben noch nie darüber gesprochen, weil ich habe mich das auch nie getraut sozusagen. Aber die Frage war, hat er dir ein Signal gesetzt, ich will irgendwann ganz mit dir zusammen sein? Nein, noch nie. Also bis vor kurzem. Bis vor kurzem schon? Da hat er es schon gesagt? Ja, ich habe ihm halt das Messer an die Brust gesetzt und ich habe dann auch gemeint, dass er sich entscheiden soll, weil ich hatte in diesen 2 Jahren keinen anderen Partner und ich bin 20 Jahre alt und laufe einen verheirateten Mann sozusagen hinterher. Und dein Traum wäre gewesen, mit dem Mann richtig zusammenzukommen? Ja. Ja. Dann hast du ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und was hat er geantwortet? Die Nummer mit den 25 Jahren? Nein. Ich habe zu ihm gesagt, es soll sich entscheiden, weil jedes Mal habe ich entschieden, Schluss zu machen, sozusagen. Und dann hatte ich immer so ein bisschen den Gedanken, ach, vielleicht noch ein bisschen und dann ist er soweit, an Tagesgeist. Deswegen habe ich gesagt, hier oder hot, er soll auf jeden Fall sich entscheiden. Ja. Und das war vorgestern und er meinte, er kann sich nicht entscheiden. Ach, der Arme. Der Arme. Ich bekomme großes Mitleid. Ja. Der arme alte Mann kann sich nicht entscheiden. Ich weiß es vom Verstand her. Es ist, ich würde Probleme mit meinem Freundeskreis bekommen, mit meinen Eltern, mit meinem Umfeld, mit seiner Frau. Aber irgendwie hänge ich irgendwie. Also ich würde mal sagen, Sarah, gut, da ist ein dicker Altersunterschied. Aber wenn das richtig jetzt gefunkt hätte bei euch, würde ich dir sagen, komm, das ist egal. Dann ist er halt älter als du. Wenn ihr euch liebt, dann soll dein Freundeskreis sagen, was er will und deine Eltern auch sagen, was sie wollen. Aber so darum, sehe ich das auch, genau, aber darum geht's jetzt gar nicht. Es geht darum, ob der dich will. Und ich glaube, der will dich nicht. Ich bin eine komplett außenstehende Person, aber die wenigen Sachen, die du mir erzählt hast, sagen mir, der will dich nicht. Ich glaube, dass du für den so ein, ich sag's jetzt mal, sehr provokant für dich. Aber vielleicht ist das manchmal ganz gut. Du bist so ein Bettehäschen für ihn. Ein Autohäschen. Mit dem er, ich weiß nicht, wie frustriert er in seiner Ehe ist. Hat er darüber mal was erzählt? Also, dass sie nur 2 Menschen sind, die unter einem Dach wohnen zusammen und mehr nicht. Okay, so. Dann bist du eine wunderbare Abwechslung. Du bist süße 20 Jahre alt. Wer weiß, wir wollen mal ein bisschen spinnen, ob er nicht noch ein paar andere Sarahs hat in deinem Alter. Hast du auch schon drüber nachgedacht? Ja, aber es war so, wie wir getrennt waren, das erste Mal, hat er das Trinken angefangen. Und also anscheinend, ich weiß es nicht. Moment mal, hat er dir das gesagt, dass er das Trinken angefangen hat, weil ihr euch getrennt habt? Ja, ich habe ihn dann wieder getroffen nach einer Zeit und er hat echt sehr, sehr schlecht ausgesehen. Und er meinte dann auch, dass er eine Zeit lang freigestellt wurde von der Fahrschule, weil er halt getrunken hat und ihn so mitgenommen hat, sozusagen. Und dann ging es wieder von neuem los. Finde ich ein bisschen heikel, dass er dir das überhaupt erzählt, weil das eine große Verantwortung auf dich wälzt und dich unter großen Druck setzt. Ich finde, der muss mit seinen 40 Jahren verdammt normal selbst entscheiden können, wo es in seinem Leben lang geht und dich da nicht noch mit reinziehen. Er sollte dich nicht damit noch mit reinziehen. Ich glaube auch, Sarah, ich meine, du weißt es von deiner Intuition her wahrscheinlich genau richtig, dass du da weg musst, dass du blockiert bist in deinem Leben. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal Schluss gemacht und ich habe dann auch, es war ein bisschen krass, aber ich habe halt dann die Tür zugesperrt und habe gesagt, dass er sich sofort entscheiden soll, weil ich mache wieder Schluss und weiß immer noch nicht, was Sache ist. Und er meinte dann eher nicht, dass es klappt. Achso, da hat er gesagt, es klappt nicht. Nachdem du so heftig vorgegangen bist. Genau, er mag das gar nicht, wenn man ihn konfrontiert, aber das geht ja nicht so weiter. Und jetzt möchte ich gerne, dass es kein Zurück mehr gibt, weil in 4, 5 Monaten, wir sehen uns immer wieder mal und ich will nicht mehr zurück. Und das ist mein Problem. Und das ist jetzt auch meine Frage, was ich da tun könnte. Professionelle Hilfe oder Selbsthilfegruppe. Ja, also erstmal finde ich immer gut, wenn man das selbst schafft. Man kann sämtliche Nummern löschen von der Person. Das habe ich 3-mal gemacht, ja. Ja, man geht nicht mehr ans Handy oder ans Telefon, man beantwortet keine Mails mehr. Man schottet sich erstmal komplett von der Person ab Und sagt dieser Person auch vorher, dass du keinen Kontakt haben möchtest, gar nichts. Ja. So, wenn du das nicht schaffst, wenn du dazu vielleicht zu labil für bist, ja, kann man sich vielleicht zwischendurch ein bisschen professionelle Hilfe suchen. Aber man muss so ein bisschen vorsichtig sein mit der professionellen Hilfe. Eigentlich sollte man das machen, wenn man krank ist. Du bist jetzt ein bisschen liebeskrank. Okay, das waren wir alle mal. Aber das kriegt man auch alleine in den Griff. Umso größer ist das Erfolgserlebnis für dich, wenn du es hinterher geschafft hast. Das sag stimmt, einfach ja. radikal nein. Lass dich auf überhaupt gar nichts mit dem Typen ein. Überhaupt gar nichts. Und versuche, dein eigenes Leben neu zu strukturieren. Geh raus, unter Freunden, geh tanzen. Ich weiß nicht, was du gerne machst. Versuch, neue Leute kennenzulernen, dass du einfach auch durch neue Kontakte abgelenkt bist. Das Schlimme ist halt, ich erkenne mich selber nicht mehr wieder, weil ich sehr viele Hobbys hatte und auch ein lebensfroher Mensch war. Aber in diesen 2 Jahren habe ich mich total verändert. Das ist total schlimm. Aber toll ist, dass du das alles selbst wahrnimmst und das auch als Alarmsignal interpretierst. Fang peu à peu mit deinen Hobbys wieder an. Ja. So, wenn es aber dennoch vielleicht zu schwierig ist und du eine professionelle Hilfe brauchst, da würde ich hier gerne jetzt von meiner Fachfrau im Hintergrund einfach ein paar Adressen geben, wohin du dich wenden könntest. Okay. Sollen wir so machen, Sarah? Aber erstmal machst du es alleine und wenn es gar nicht mehr klappt, dann ist es auch keine Schande, wenn man sich Hilfe sucht. Ja? Okay. Mann. Sag laut nein. Mann, der Kerl nutzt dich aus. Der hat dich um den Finger gewickelt. Denkst du? Ja, glaube ich. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du wach geworden, aber eine Weile hat er das gemacht. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du völlig klar, finde ich. Aber wieso mag ich denn ihn eigentlich immer noch? Hört das irgendwann mal auf, oder? Ja, das hört auf. Weißt du, ich kann dir das nicht beantworten, warum man einen Menschen über einen, vielleicht auch noch einen langen Zeitraum noch immer mag, liebt, ich will das Wort Liebe gar nicht in den Mund nehmen, selbst wenn das Gehirn und die Ratio sagt, geh fort. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Es hilft nur mit eiserner Disziplin, dass man da gegen sich angeht. Und irgendwann ist es vorbei, ich garantiere es dir. Spätestens dann, wenn du dich neu verliebt hast. Hoffentlich nicht wieder ein Fahrlehrer. Aber den Führerschein hast du ja jetzt. Liebe Sarah, du legst bitte auf und wirst von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Okay. Alles Liebe wünsche ich, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe gestern im Eifer des Gefechts wirklich etwas vergessen, was mir ein Anliegen ist, euch das zu sagen. Ich habe zu meinem Geburtstag, den ich ja im Dezember hatte, und zu Weihnachten und Neujahr einen Riesenhaufen Glückwünsche und Karten und E-Mails von euch bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich schaffe das nicht, persönlich jedem zu antworten. Ich sage jetzt mal einfach so hier raus ins Mikrofon und in die Kamera vielen, vielen, vielen lieben vielen Dank. Ich registriere das sehr wohl, ich lese sie alle, aber ich kann sie nicht persönlich beantworten. Da bitte ich um Verständnis. Aber ich verneige mich nochmal und sage vielen Dank. Sehr nett. So, und weiter geht's. Zurück zum Stück mit Alex. Alex ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo. Eine Frau. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ja, ist nur schon wieder fast einen Monat her, aber egal. Ja, macht nichts. Alex. Ja, mein Grund ist, oder der Auslöser, warum ich heute anrufe, ist, ich habe heute Geburtstag. Oh! Und habe mir gedacht, heute mache ich's. Also, so. Dann und bin auch gleich durchgekommen. Ja, siehst du, so soll das sein. Wir lassen die Geburtstagskinder immer sofort durch. So sind die Leitungen hier programmiert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Alles Liebe. Alles ja. Gute. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch, den habe ich eigentlich schon gekriegt. Nämlich? Ich habe vor 4 Jahren, kurz vor meinem Geburtstag, meinen Lieblingsschauspieler kennengelernt. Nein. Wer ist es? Es ist Richard Dean Anderson. Wo hast du den kennengelernt? Auf einem Charity-Event. Aber das ist eigentlich das Ende von der Geschichte. Aber es macht nichts. Okay, fangen wir vorne mit dem Thema. Ich frage dich ganz normal, wie ich alle Leute immer frage, was ist dein Thema, weswegen rufst du an, Alex? Also, das Thema war mal vor längerer Zeit bei dir extrem. Ja. Und mein Leben ist extrem. Also, ich bin auf die Welt gekommen, 2 Monate zu früh. Ja. Dadurch Sauerstoffmangel und deswegen habe ich eine spastische Diplegie, also eine spastische Lähmung. Ja, Sitzt du im Rollstuhl oder? Ja, schon, aber ich kann auch zu Fuß gehen. Ah, also ja. Für weitere Strecken und draußen brauche ich den Rollstuhl. Okay. Aber ich finde die Phrase gefesselt an den Rollstuhl ziemlich blöd. Ich habe nicht gefesselt gesagt. Nein, ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, aber ich wollte es nur generell mal sagen, wenn die Leute das immer so benutzen, finde ich das blöd, weil man ist ja nicht wirklich gefesselt. Das Ding macht einen eigentlich viel beweglicher, als Stimmt. man ohne wäre. Hast du recht. Das wollte ich nur mal so Ja, sehr guter Hinweis. Erwähnen. Sehr guter Hinweis. Ja, und also den hatte ich aber nicht als Kind. Mhm. Also den habe ich erst bekommen mit 19, wo ich dann umgezogen bin und später dann auch allein gewohnt habe. Mhm. Meine Eltern sind gestorben, da war ich 9 und 10. Oh. Meine Mutter hatte Krebs. Mein Vater ist 1 Jahr und 10 Tage später an seinem 3. Schlaganfall gestorben. Oh, wie grauenhaft. Das ist ja wirklich grauenhaft, wenn man so jung ist und selbst ein bisschen angeschlagen. Ja. Und dann verliert man beide Eltern so schnell hintereinander, denn die Eltern waren ja auch recht jung, gehe ich mal von aus. Ja, meine Mama war 45, also nicht so alt. Mein Papa war 56. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe einen ganzen Bruder und 5 Halbgeschwister. Ah, ja. Aber ich hatte dann nachher zu denen keinen Kontakt mehr. Meine Tante hat das sozusagen verhindert. Wo bist du denn dann weiter aufgewachsen? In einem Internat. Also sie wollte mich nicht die ganze Zeit zu Hause haben und hat mich dann in dieses Internat verfrachtet. Und 3 Jahre später habe ich dann wieder Kontakt zu meinem Bruder bekommen. Ja. So, jetzt haben wir so eine Ahnung von deinem krassen Leben. Also von den frühen Jahren. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie du zum Thema kommst. Zu deinem Thema. Also mit 12 ist bei, also da war ich ungefähr 12, ich bin glaube ich gerade 13 geworden, ist bei uns MacGyver angelaufen. Und was ist da gelaufen? MacGyver. Richard Dean Anderson hat ja vorher MacGyver gemacht, bevor er Stargate gemacht hat. Mhm. Und und ich habe ein paar Folgen gesehen, dann die 2. Staffel und habe mir gedacht, ja, der und kein anderer, der dürfte meinem Papa nachfolgen. Mhm. Also der wäre so quasi, den würde ich adoptieren. Ach so. Ja, weil ich war im Internat halt, da waren alle körperbehindert, aber die sind am Wochenende nach Hause gefahren. Und, ja. Und da war ich halt nochmal ein Außenseiter, weil ich halt keine Familie hatte. Alex, jetzt sagst du mir erstmal als Überschrift, was genau dein Thema ist. Ja, das ist extrem. Es geht um extrem. Also das ganze Leben momentan halt einfach und immer eigentlich. Hm. Es gibt eigentlich keinen wirklich normalen Abschnitte. Hm. Ich wollte Religionslehrer werden, habe mit Theologie begonnen. Hm. Das geht aber im Rollstuhl nicht so gut. Habe dann umgesattelt auf Drehbuchschreiben, was mich auch immer interessiert hat. Hm. Habe in Wien eine Schule abgeschlossen. Wow, Gratulation. Und weil ich immer viel Englisch gelernt habe, weil immer für den Fall auch, dass ich ihn mal kennenlerne und wenn ich nervös bin, dass ich trotzdem gut mit ihm sprechen kann, habe ich dann auch gedacht, okay, versuch's das mal. Und das hat sich jetzt vor 3 oder 4 Jahren, sagst du, ergeben? Ja, das hat sich ergeben. Auf eine Charity-Gala? Genau. In Wien oder wo? Nein, in Lake Louise, Kanada. Oh, und dann hast du persönlich mit ihm gesprochen? Ja, habe ich persönlich mit ihm gesprochen. Was hast du mit ihm gesprochen? Wie viel Zeit hattest du? Ich glaube so 5 Minuten oder so. Das ist nicht viel, da ist man ja wahrscheinlich unter Hochdruck. Wenn man jemanden sein ganzes Leben lang verehrt und sieht den dann und hat nur 5 Minuten Zeit. Himmel, was sagt man da? Man kann doch nicht sagen, ich habe sie immer schon toll gefunden. Das sagt man doch nicht, oder? Habe ich auch nicht so gesagt. Wäre mir auch irgendwie blöd vorgekommen. Mhm. Aber Ich hab ein Geschenk für ihn gehabt, ein Stickeralbum, also Panini MacGyver Stickeralbum und ich habe mir gedacht, wenn er das unterschreibt und versteigert für die Charity, dann kriegt er sicher viel Geld, weil die sind 15 Jahre alt und urselten zu kriegen. Und hat er gemacht? Er hat mich gefragt, why me? Why do you give this special thing to me? Du übersetzt es uns für alle die nicht so das Englische mächtig sind. Warum gibst du mir das besondere Ding? Ja. Also warum kriege ich so ein besonderes Geschenk? Ja. Und ich habe mir nur gedacht, Mensch, wer denn sonst? Er hat ja mit Geiger gespielt und wenn er das unterschreibt, dann bringt das viel Geld für die Charity. Ja, genau. Und es war eine Umweltschutzorganisation und er hat auch viele andere. Wie seid ihr denn dann auseinandergegangen nach den 5 Minuten? Ja, es war so, er hat mich gefragt, warum und das 3-mal und ob ich sicher bin, dass ich das Ding wirklich hergeben will. Und er hat mich ganz normal behandelt. Also jetzt freundlich. Nicht irgendwie anders oder einfach gleich auf Augenhöhe gegangen, also in die Knie. Und ich wollte es ihm eigentlich nicht sagen, aber weil er mich dreimal gefragt hat, habe ich halt gesagt, es ist ein Dankeschön geschenkt. Und dann hat er mich gefragt, warum. Und dann habe ich es ihm gesagt. Ja, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass er immer schon sowas wie ein imaginärer Ersatzvater war. Ach so, das ist aber ein großes Kompliment. Für einen Star ist das ein großes Kompliment. Dann war er platt. Das glaube ich. Also zuerst wusste ich nicht, was ich sagen soll, und dann war er platt. Das ist 4 Jahre her. Habt ihr denn irgendwie seitdem nochmal Kontakt miteinander gehabt? Ja, ich habe ihn noch 5-mal getroffen. 5-mal noch? Ja, ich habe auch, eigentlich 4-mal. Das 5. Mal kommt jetzt dann im August. Mhm. Ich habe auch 2 andere Mädels getroffen, kennengelernt, die genauso ticken wie ich. Also die ihn auch als Vaterfigur haben. Nicht so wie die meisten Frauen, die halt, ja, du weißt schon, hinter ihnen her sind und so. Also du bist schon eine ungewöhnliche und extreme Frau, gebe ich dir recht. Genau, und das Tolle war halt, dass ich eben nie eine Familie hatte und jetzt durch ihn quasi mit den 2 Mädels sowas wie eine Familie habe. Also, und das wollte ich eben auch gern machen. Ich weiß, die 2 Mädels schauen nie oder sind nie so lange auf, aber ich wollte mich bei ihnen bedanken. Ah, sag mal, wenn man einen solchen Star so toll findet und ihn so verehrt und vor allen Dingen ihn als Vaterfigur sogar sieht und nun sogar einen zarten Kontakt hat mit dieser Person, zieht es einen denn nicht dann dorthin, wo lebt er eigentlich? Er lebt in Los Angeles. Ja, zieht es einen nicht vielleicht dahin, dass man da auch leben will, in der Nähe? Nee, mir gefällt eigentlich Vancouver, also die Stadt, wo sie gedreht haben, viel besser. Aha. Und weil ich eben vorher gesagt habe, Drehbuchausbildung und Englisch und so, ich habe mich dann bei der Vancouver Film School beworben und bin am 14. Oktober angenommen worden. Ja, wie spektakulär. Nur ist Vancouver und Los Angeles ist ja ein paar Schritte auseinander, ne? Naja, es sind schon... Aber ihr seid schon mal auf einem Kontinent, das ist ja schon mal nicht schlecht. Auf einem Mensch, Kontinent. Wie spektakulär, ich gratuliere dir. Jetzt machst du eine Drehbuchausbildung in Vancouver. Genau. Das ist ja super, das ist ja super. Das heißt, vielleicht wirst du irgendwann große Serien oder große Movies für Hollywood schreiben und wir... Weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal, ich kann es gut beenden wie möglich. Aber ich werde auch nicht auf der Schule erzählen, was nein. Motivation war. Wäre ein bisschen peinlich. Weißt du, Alex, es gibt in Deutschland nicht so sehr viele gute Drehbuchautoren, finde ich, für Serien zum Beispiel. Das stimmt. So, lern dein Handwerk gut. Ich glaube, du kannst hier in Deutschland groß Furore machen, wenn du ein tolles Drehbuch... Ja, ich weiß nicht, ob ich von Österreich nach Deutschland ziehen möchte. Ach so. Na gut, dann... Man kann ja in Österreich schreiben und das verkaufen nach Deutschland. Oder vielleicht in Vancouver bleiben. Aber ich hätte eine Frage an dich. Ja. Weil wir halt eben, wir gehen immer zu offiziellen Convention oder offiziellen Charity-Treffs. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hättest, von dem du weißt, wie er dich mag, also er ist immer total nett und ich glaube auch, dass in dem Moment, wenn er mich wieder sieht und er weiß, wie ich heiße und ja, einmal hat er mir sogar einen Kuss auf die Stirn gegeben, das war nett, weil es eben genau die, also... Was ist die Frage? Die Frage ist, wird es dich stören, wenn du Fans hättest, die dich in der Art mögen und immer wieder mal auftauchen, so alle Jahre? Nein, überhaupt nicht. Also würdest du nicht auf die Nerven gehen? Nein, ich merke auch bei dir, dass du seine Grenzen respektierst. Und wenn man das macht, ist das doch für einen Menschen, der in der Öffentlichkeit arbeitet, ein wunderbares Lob und eine Anerkennung, etwas Wunderbares. Nein. Es ist vor allem toll, wenn wir das zu dritt machen, weil dann natürlich. Ist es irgendwie, dann ist es sowas wie, dann gibt es Fotos und sowas wie ein Family-Album, weil ich auch nicht viele Fotos von meiner... Du darfst ja nicht vergessen, dass all die Leute, die in der Öffentlichkeit sind, die leben ja von der Gunst des Publikums. Das stimmt. So, und da sollen die sich nicht beschweren, wenn sie da vielleicht öfters besucht werden von jemandem. Ich finde es toll, ich freue mich darüber, ich finde das klasse. Okay, naja, wer weiß, vielleicht hast du ja jemanden, der dich auch in die Richtung mag. Ja, das glaube ich schon. Und ich wollte noch allen sagen, die manchmal urfertig sind, weil mir geht es auch oft so, und ich hätte es, glaube ich, nicht ohne meinen Glauben oder ohne meine Fantasie geschafft. Mhm. Man soll nie aufhören, seinen Träumen nachzujagen. Toller Satz. Toller, immer wieder oft gebraucht und klingt manchmal ein bisschen abgedroschen, aber er stimmt. Er stimmt, Er stimmt wirklich. Also. So, lieber Alex, ich freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe. Wünsche für all deine 1000 Pläne noch alles Gute. Und danke. Wer weiß, vielleicht hören wir von dir. Ja, ich wünsche dir noch ein tolles Jahr. Dankeschön. Und alles Gute, alles Liebe. Tolle Sendung. Tschüss. Ciao. So, an dieser Stelle will ich doch gleich mal die Chance nutzen und einen ganz großen und ganz tollen Fan dieser Sendung grüßen, der relativ weit weg von uns wohnt, nicht so ganz weit weg, aber relativ weit weg, nämlich im schönen Südtirol in Brixen. Und ich glaube, er wird sich jetzt angesprochen fühlen. Ich freue mich sehr, dass du diese Sendung immer verfolgst. Immer. Ich glaube ja, soweit ich das weiß, immer. Schönen Gruß nach Brixen. Rotja. Rotja ist... ach, jetzt habe ich Rotja hier weggedrückt. Liebe Regie, ich bin schuld. Ich habe ihn rausgeschmissen. Da müsst ihr ihn nochmal reinholen. Dann machen wir weiter mit Anja. Anja ist 33. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Anja. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich wirklich eine sehr, sehr lange Stammzuhörerin bin. Das freut mich. Vielen Dank. Anja, ja, was geht's denn bei dir? Mein Thema ist, ich lebe seit fast 5 Jahren in einer festen Beziehung. Und seit 2 Monaten habe ich jetzt festgestellt, dass ich mich in den besten Freund meines Partners verliebt habe. Muss das sein? Und ja, das ist ganz heftig. Also das ist wirklich so heftig, dass ich kann kaum noch schlafen, ich kann kaum was essen. Und seit 2 Monaten? Seit 2 Monaten. Den besten Freund deines Partners, mit dem du 5 Jahre zusammen bist. Das heißt, du kennst den besten Freund deines Partners auch schon so lange. Ganz genau, ja. Und ihr habt wahrscheinlich 100 Dinge schon miteinander gemacht und gegessen, Urlaub, mehr Freizeit. Also ich muss sagen, so die ersten 3 Jahre hatten wir eigentlich weniger Kontakt. Dann lief das eigentlich so, dass ich mein Freund und er und auch andere Freunde, die haben sich meistens separat getroffen. Hm. Und so seit einem Jahr ist eigentlich der Kontakt ein bisschen enger geworden. Und hat dieser beste Freund auch eine Frau? Oder ja, der lebt auch in einer Beziehung. Ach so, der lebt. Seit wie vielen Jahren? Seit 7. Seit 7 Jahren. Die Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich nach. Ja. Und weiß er das, dass du so sehr, dass du dich in ihm verguckt hast? Nee. Also, es ist nicht ausgesprochen. Das Problem ist jetzt halt, wir sind vor 2 Monaten umgezogen und an dem Tag zu dem Umzug waren so Blicke und wie soll ich sagen, so Äußerungen von seiner Seite her, wo ich schon gedacht habe, er könnte vielleicht auch was für mich empfinden. Könnte aber auch überinterpretiert sein von dir, wenn man selbst... Ganz genau. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass er so seit diesem Umzug hat, vor 2 Monaten, besucht uns der Freund mindestens einmal in der Woche. Mhm. Was vorher in den ganzen 4 Jahren überhaupt nicht der Fall war. Vielleicht ist eure Wohnung jetzt schöner als vorher. Ja, also... Das ist gar nicht so schlecht, was du sagst, weil mein Freund ist es ja auch aufgefallen, ne? Dass er jetzt sehr regelmäßig kommt und er hat ihn auch mal so spaßenthalber drauf angesprochen und hat sie ihm gesagt, na, du kommst aber letzte Zeit ganz oft, und da hat er dann halt so abgewiegelt und hat halt gesagt, ja, bei euch ist es immer so schön. Wohnt ihr denn jetzt näher an ihm als vorher? Wie bitte? Wohnt ihr denn jetzt näher an ihm als vorher? Nee, gar nicht. Wir sind 5 Minuten weiter weggezogen. Jetzt erklär mir mal, Anja, wenn man jemanden fast 5 Jahre schon kennt, warum hast du dich jetzt plötzlich in den verliebt? Ich muss aber dazu sagen, dass seitdem ich diesen Freund kenne, also mein Partner und dessen Freund, eine gewisse Chemie bestand eigentlich schon immer zwischen uns, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Also gefallen hat sie dir immer schon? Ja, also wenn wir uns gesehen haben, dann waren immer so gewisse Blicke da. Aber bist du in deiner Beziehung unzufrieden zurzeit? Ja. Ah. Warum? Ja. Warum? Mein Partner, der ist halt, arbeitet halt nachts. Und er ist halt berufsmäßig sehr eingespannt. Und das ist halt dann so, dass wenn er dann mal zu Hause ist, dann ist halt sehr wenig Zeit und er ist halt dann sehr erschöpft, und wenn er dann auch mal frei hat oder so, dadurch, dass er diesen Rhythmus hat von seinem Beruf, schläft er dann halt trotzdem abends sehr zeitig ein. Und also wir verbringen ziemlich wenig Zeit miteinander. Streitet ihr auch? Eigentlich gar nicht, wir reden auch kaum miteinander. Aber es ist ziemlich blutleer geworden, die ganze Sache. Und so würde ich das sagen. Und deswegen denke ich, vielleicht bin ich dadurch auch sehr anfällig jetzt. Ne? Ja, aber dann wäre vielleicht der erste Schritt, Anja, erstmal, ich sag's mal salopp, vor der eigenen Haustür zu kehren und mal, mal ein bisschen, also erstmal versuchen, die eigene Beziehung vielleicht wieder in Gang zu bringen, die Probleme zu klären und gegebenenfalls auch Konsequenzen zu ziehen. Hast du denn, hast du denn deinem Partner dein Unbehagen und dein, ja, dein Frust, hast du dem das mal so gesagt? Ich finde schon. Nur es ist halt so, dass er das halt dann entschuldigt durch seinen Beruf und er versucht ja auch dann jetzt so sich ein bisschen auf mich einzugehen oder auf meine. Abgesehen davon, dass er nun anders, einen anderen Lebensrhythmus hat als du, was macht er eigentlich beruflich? Also ich bin derzeit berufsunfähig durch meine Krankheit. Und er? Er ist vom Beruf Bäcker. Bäcker, okay. Es ist natürlich wirklich ein harter Job, wo man früh aufstehen muss und ziemlich geschafft dann ist. Ja. Abgesehen von all den Misslichkeiten, was sagt denn dein Herz, wenn du an ihn denkst? Ist da noch ein Gefühl der Liebe? Ja, also ich empfinde schon sehr viel für meinen Partner. Und ich möchte auch um diese Beziehung kämpfen. Also es ist ja nicht so, dass ich würde mich auf irgendwas einlassen. Oder so, pass auf, das ist ein Wort. Wenn du sagst, ich will um diese Beziehung kämpfen. Also das ist auch ein gewisses, wie soll ich sagen, ein Tabu. Es ist ein bester Freund, die kennt sich seit einer Schulzeit. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht auch aus einer Unzufriedenheit heraus erwächst. Deswegen, wenn du sagst, ich will um diese Beziehung kämpfen, dann kämpf erst mal. Und dann unterhalten wir uns über das Problem, dass du dich vielleicht in den Typ da verguckt hast. Ja. Red mit deinem Partner doch mal. Schlag ihm vor, dass ihr zusammen, wenn ihr das allein nicht schafft, in eine Paartherapie geht. Irgendeine Zeit werdet ihr schon gemeinsam finden, wo das möglich ist. Bring erstmal Klärung da rein. Ja, mein Problem ist halt nur, dadurch, dass sein bester Freund jetzt wirklich wöchentlich, er war ja heute auch wieder da, wöchentlich bei uns auftaucht, macht er mir das natürlich nicht einfach. Und jetzt überlege ich natürlich schon, sollte ich mit ihm darüber reden und sollte ich ihm das sagen? Nur da greife ich natürlich dann schon wieder ganz schön tief rein. Würde ich nicht machen. Ich würde jetzt versuchen, mich da mal zurückzunehmen. Weißt du, das ist ja immer so eine Sache. Man kann ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Verliebtsein führen, das Ganze. Da kann man sich reinsteigern und reinfallen lassen oder man kann sich auch erstmal zurücknehmen. Ich würde dir jetzt wirklich sagen, dass du das Letztere versuchst, nämlich dass du dich da erstmal zurücknimmst und mit all deiner Energie dich um deine Beziehung kümmerst. Vielleicht kommt ja dabei ganz was Besonderes raus, dass vielleicht auch die Beziehung gar nicht mehr so sehr funktioniert. Und dann werden die Karten ganz neu gemischt. Also meinst du, ich sollte auf gar keinen Fall das Gespräch mit diesem besten Freund führen? Was willst du mit dem reden? Na, dass er vielleicht seine Besuche unterlässt erstmal. Nein. Ja. Stell dir mal vor, der sagt das dann deinem Freund. Oder der sagt das seiner Freundin und dann kommt das über andere dann an deinen Partner ran. Das ist alles schrecklich. Nein. Ja. Okay. Also ich würde dir gerne jetzt von unserer Seite aus noch ein paar Anschriften geben für eine Beratung, für eine Paarberatung. Ja. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr das macht. Okay. Du hast gesagt, du willst für die Beziehung kämpfen. Ja, definitiv. So, liebe Anja, dann legst du bitte auf und du wirst gleich von meiner Psychologin, der Sabine, zurückrufen. Okay, dann danke ich dir ganz sehr. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ebenfalls. Du legst auf, Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. So, neuer Versuch. Nicht, dass ich Depp das jetzt wieder falsch mache. Rotja. Hallo, Rotja. Rosta, hallo. Eine Frau. Ich bin Rosta, genau. Ah, wie spricht man es aus? Rosta. Rotda? Rosta. Rosta. Genau. Ja, dann versuche ich das mal so. Rosta. Ja. Du bist 20 Jahre alt. Genau, bin 20. Ja, wie soll ich anfangen? Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, also ich bin 20, wie du schon gerade gesagt hast, und ich wurde mit 17 zwangsverheiratet mit meinem Cousin. Ja, und jetzt seit 2 Monaten weiß ich, dass ich schwanger von ihm bin. Ja. Und ich liebe ihn auch nicht. Du hast ihn nie geliebt? Nee, noch nie, bis jetzt immer noch nicht. Also wir sind jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Ja. Ja. Wie war das denn als du damals dann zwangsverheiratet werden solltest, als die Familie dir das gesagt hat? Wie hast du dich da gefühlt? Ja, also ich wusste das eigentlich schon, seitdem ich 13, 14 bin. Also es wurde schon organisiert als mit 6, 5, 6, wo ich 5, 6 Jahre alt war. Und ja, mit 17 wurde ich halt zwangsverheiratet. Kanntest du denn deinen Cousin oder hat man dir ihn erst... Ja, die waren öfters bei uns zu Hause. Wie alt ist dein Cousin? Der ist 22. Also gar nicht viel älter als du. Genau, 2 Jahre älter. Ja. Wie war die Hochzeit und die Hochzeitsnacht? Das war schrecklich, sehr schrecklich, weil ich habe auch die ganze Nacht geheult. Ich wollte es ja nicht und... Aber er hat dann mit dir geschlafen? Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Mhm. Ja, es muss sein, weil sonst wird man aus der Familie auch ausgestoßen. Mhm. Und dann hast du dich immer wieder in all den Jahren, ich sag mal, einfach so ihm hingegeben, ohne ein Gefühl dabei zu haben. Ein Gefühl dabei zu haben, genau. Ja, weil das muss auch sein. Man ist gezwungen, das zu machen. Wie oft schläft er mit dir? 2, 3 Mal im Monat. Und du empfindest nichts? Nein. Oder empfindest du Ekel? Ekel auch nicht, aber ich möchte das einfach nicht, weil ich habe keine Gefühle für ihn, ich empfinde nichts für ihn. Und wie ist denn so euer Umgang so im Alltag miteinander? Ja, wir reden kaum zusammen. Vielleicht wenn er mal nach der Arbeit kommt, ja, wie war die Arbeit? Oder er fragt mich, wie mein Tag so war. So ehrlich, so wirklich reden tun wir auch nicht wirklich. Also kann ich davon ausgehen, dass ihr in diesen 3 Jahren oder dass du in diesen 3 Jahren keinen schönen... Also er gibt sich auch wirklich Mühe, mir alles recht zu machen, aber weil wenn ich für eine Person nichts empfinde, ich kann das nicht irgendwie zurückgeben alles. Also keinen schönen Tag erlebt? Nicht so richtig, nee. Ich mache das einfach mit, wegen meinen Eltern, wegen deren Beruf und ich bin so ein Mensch, ich möchte es einfach allen recht machen. Er ist aber nicht gewalttätig dir gegenüber. Nein, auf keinen Fall. Der ist auch sehr lieb, sehr nett. Er gibt sich auch wirklich Mühe. Und glaubst du denn, also du sagst ganz eindeutig, dass du ihn nicht liebst und dass du mit ihm eigentlich gar nichts zu tun haben würdest wollen, wenn du frei entscheiden könntest? Genau, aber es wurde halt von den Eltern so entschieden. Genau. Glaubst du, wenn man ihm tief in sein Herz schauen würde, ob das bei ihm genauso ist, dass er eigentlich auch gar nicht mit dir zusammen sein will? Ja, ich habe auch mit ihm darüber geredet, dass ich ihn nicht heiraten möchte. Davor haben wir auch schon mal miteinander geredet. Also ich habe versucht, mit ihm zu reden, weil ich das nicht wollte. Ich habe auch gesagt, ich möchte, dass ich liebe dich nicht. Aber er wollte das halt so. Er empfindet auch was von mir. Achso, du hast ihm das sogar so gesagt, ich liebe dich nicht? Ja, vor der Hochzeit. Vor der Hochzeit, ja. Und glaubst du, dass er dich wirklich liebt oder hat er nur Angst? Hatte er auch genau wie du Angst? Nee, ich weiß, dass er mich liebt. Er zeigt es mir auch sehr. Und er gibt also zum Beispiel am Samstag hat er mir uns Kinokarten gekauft und wollte mit mir ins Kino, aber ich habe halt nicht geweigert, mit ihm da hinzugehen. Was machst du? Er will auch sehr viel wirklich mit mir was unternehmen, aber... Bist du auch berufstätig? Ja, ich bin Friseurin. Achso. Ja. Und... hast du so auch noch ein Privatleben? Hast du Freundinnen, mit denen du dich triffst? Oder bist du eigentlich so eine... Eine richtige Freundin, also mit der ich auch über alles reden kann. Und nur die eine Freundin weiß Bescheid, wie du dich fühlst? Genau, nur die weiß. Sonst und mein niemand. Mann weiß ja auch, dass ich ihn nicht liebe. Wer? Weiß er auch, mein Mann. Mein Mann, ja, das hast du gerade gesagt. Ja. Jetzt bist du schwanger. Jetzt bin ich schwanger im 2. Monat. Und ich möchte das Kind auch nicht, aber wenn ich das jetzt abtreibe, weil das wissen jetzt auch meine Familie und seine Familie, wenn ich das jetzt abtreibe, dann werde ich von der Familie ausgestoßen. Also du steckst in einem furchtbaren Dilemma, in einer Sackgasse. Ja, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Du bist eine ganz unglückliche junge Frau, die ganz andere Träume hat und ihr Leben völlig anders gestalten würde, wenn sie frei wäre. Auf jeden Fall. Also das wünsche ich auf jeden Fall niemanden, weil... Lass mich einfach mal diese jetzt vielleicht provokative Frage stellen. Was wäre denn, wenn du deinen Mann verlassen würdest? Das wäre sehr, sehr schlimm. Was würde also dann passieren? Die Familien würden das auf jeden Fall nicht akzeptieren. Ich habe auch vor der Ehe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte ihn nicht heiraten. Sie hätte, du musst heiraten, dein Vater wird dich umbringen. Du musst und... Ist das nur so, dahergesagt, dein Vater würde dich umbringen oder hättest du... Also bei uns ist das so, wenn die Eltern was sagen, dann muss man das auch so machen. Das heißt, du hättest wirklich Angst um dein Leben, wenn du jetzt aus der Ehe rausgehen würdest? Ja. Nee, also es würde auf keinen Fall gehen. Meine Brüder und sie würden mich suchen und mich auf jeden Fall umbringen. Ich habe auch sehr oft daran gedacht, abzuhauen, klar. Aber so wirklich trauen tue ich mich das jetzt nicht. Roschka, hast du nicht irre Angst, dich hier in der Öffentlichkeit dann so zu äußern? Ja, meine, also, dass diese Sendung aus meiner Familie guckt, das eigentlich niemand. Und Naja, aber trotzdem. Mein Mann ist jetzt auch arbeiten. Aber ich verstehe schon, dass du das aus einer großen Not heraus machst und aus einer Verzweiflung. In der Hoffnung, vielleicht irgendetwas zu hören oder einfach mal zu sprechen. Ja, das tut auch mal gut, mal darüber zu reden. Ich meine, ich habe eine Freundin, mit der ich darüber mal reden kann, aber ich möchte sie jetzt auch nicht jedes Mal damit nerven. Weil sie hat auch genug Probleme. Was sagt denn deine Freundin zu der Lage? Ja, die sagt immer, hör auf dein Herz, was dein Herz sagt. Ist deine Freundin eine Deutsche? Ja, sie ist eine Deutsche. Eine Deutsche, ach so. Ja. Und dann, das habe ich gerade gar nicht gefragt, deine Familie kommt woher? Wir kommen aus Hannover. Und gebürtig, welche Wurzeln aus hat? Aus der Türkei. Aus der Türkei. Ja, also ich bin Kurden aus der Türkei. Ja, und deine Freundin hat deutsche Wurzeln? Genau, sie ist eine richtige Deutsche. Wir kennen uns auch schon seit klein auf. Ja. Es gibt niemanden, keine Freundin so aus eher aus deinem Kulturkreis, mit der du darüber sprechen kannst. Vielleicht. Nee, sehr schlecht. Also die würden ja sowieso sagen, ja, du musst mit denen zusammen sein. Ja, sie sehen das. Ich finde das erdrückend, was du sagst, Roschka. Ich finde es wirklich erdrückend. Du bist eine so junge Frau von 20 Jahren. Du hast deinen Beruf, du bist angestellt irgendwo, du könntest dein eigenes Leben führen, du hast Vorstellungen, Träume und musst ein fremdbestimmtes Leben durchziehen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, das ist hart, aber so einfach ist es nicht einfach abzuhauen. Aber möchtest du unter diesen Bedingungen, möchtest du so alt werden? Ich denke mir auch immer so, vielleicht wird es ja besser, vielleicht kommt das ja irgendwann. Aber bis jetzt habe ich echt noch nichts gespürt, so wirklich Liebe oder nee, nix da. Also eine ganz schlimme, verfahrene Lage. Ja. Ich habe ja hier schon einige Male mit Mädchen oder jungen Frauen gesprochen, die in deiner Situation waren oder sind. Und da gab es schon einige drunter, die den radikalen Schritt gegangen sind. Aber mit all den schlimmen Konsequenzen. Ja, wie gesagt, ich habe auch echt Angst davor, diesen Schritt zu machen. Teilweise haben sie eine anonyme Existenz geführt aus Angst vor den Familien. Es war der totale Bruch mit der Familie, was natürlich auch immer schlimm ist, weil man möchte ja eigentlich keinen Bruch mit der Familie haben. Aber das ist natürlich trotz immer... Trotz alledem, also meine Eltern sind mir sehr, sehr wichtig und das ist nicht einfach, die Familie zu... Ja, aber weißt du, ich finde ja immer, den Eltern muss ja das Glück des Kindes am Herzen liegen. Und dieses Leben, was du führst, ist nicht dein Glück. Aber das ist ein kompliziertes Problem. Da spricht jetzt Tradition gegen individuelles Gefühl. Das ist mir schon klar. Ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre ich schon längst weg. Also für mich ist das wirklich hart. Ich weiß, vielleicht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal mit Frauen sprechen würdest, die in ähnlicher Situation sind oder waren. Ich glaube, die können dich viel besser verstehen und dir vielleicht auch noch viel dezidiertere Ratschläge geben. Ich glaube, es gibt solche Selbsthilfegruppen, solche Ansprechpartnerinnen. Sollen wir uns mal schlau machen und dir eventuell so eine Ansprechadresse übermitteln? Ja, das wäre nett, wenn es hilft, dann auf jeden Fall. Das würden wir sehr gerne tun, jetzt heute Nacht noch. Okay, alles klar. Ja, also ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen, Roschka, dass ich finde, dass man immer ein selbstbestimmtes Leben führen sollte. Ja, so sehe ich das auch, aber... Und dass man vielleicht manchmal sogar dann in Kauf nehmen muss, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Menschen nicht mehr in Kontakt ist, den man doch sehr mag. Aber es ist alles leichter gesagt als getan. Also ich will das nicht leichtfertig so sagen. Ja. Ich verstehe dich nur sehr gut und das tut mir total leid, wie du lebst. Ja. Also Roschta, wir machen das mal so. Wir rufen dich mal gleich an und dann gucken wir mal, was wir dir an die Hand geben können, ja? Okay, ich bedanke mich. Alles Liebe wünsche ich dir trotzdem von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Heute ist der Abend der schwierigen Namen. Na, so schwierig ist es nicht. Cedric, stimmt das? Cedric. Wie? Cedric ist mein Cedric. Name. Cedric, ja, genau. Cedric, genau. Grüße dich. Wie alt bist du? 28. Genau, ich komme aus Karlsruhe. Das ist schön, aus Karlsruhe. Genau, aus Karlsruhe. Und, was ist dein Thema, Cedric? Mein Ding ist, dass ich eigentlich sagen würde, ich weiß nicht, irgendwie, es klingt zwar komisch, aber ich habe das Gefühl, ich bin fernsehgeil, auf gut Deutsch gesagt. Also ich gucke ziemlich viel Fernsehen. Fernsehsüchtig? Ja, also süchtig würde ich jetzt, ist für mich irgendwie klingt zu hart. Ja. Ich gucke halt einfach gerne und viel Fernsehen. Ja. Ich weiß jetzt mittlerweile auch selber, merke ich so, dass das mit ein bisschen Überhand nimmt. Wie viele Stunden am Tag? Ich würde jetzt mal so schätzen 14 bis 16 Stunden. 14 bis 16 Stunden? Ja, das heißt, du hast du keine Arbeit zurzeit? Oder? Also ich habe im Oktober meine Ausbildung beendet. Ja. Und es ist jetzt auch eigentlich fast egal, was läuft, merke ich selber. Ja. Seit Oktober ist das halt. Also du hast sehr viel Zeit im Moment. Entsprechend ja, kannst also du ja. Also ich habe mich beworben. Ja. Was hast einmal du denn? Bislang. Habe da auch keine Antwort bekommen. Was hast du gelernt? Ich bin gelernter Physiotherapeut. Ah ja. Toller Beruf. Ja, eigentlich schon. Toller Ruf. Und ich wundere mich, dass es da keine Jobs gibt. Naja, es ist halt so, ich weiß nicht, ob es keine Jobs gibt, weil ich mich einfach nicht auf die Suche mache. Ah, ich weiß es selber. Ich weiß selber, dass das zu viel ist, dass ich mehr machen könnte. Ich muss zugeben, dass ich mein Examen gerade mal so mit Hängen und Würgen geschafft habe. Das ist gerade so ein bisschen untergegangen. Wie viel Mal hast du dich beworben? Ich habe mich bislang einmal beworben. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Und ich vermute. Und das auch nur so auf Druck. Und das hängt mit dem Fernsehen zusammen. Ich vermute. Du hängst vor dem Fernsehen, vor der Glotze und guckst und guckst und guckst. Genau. Was guckst du? Es ist auch total, ja, das ist es nämlich. Es ist total egal, was läuft. Du guckst also Short. Also auf gut Deutsch gesagt, weißt du, so dieses Sprichwort, Nacht sind alle Katzen grau, das passt, weil jede Sendung gleicht irgendwie die anderen. Ja. Aber wollen wir nicht so gerne hören hier, aber egal. Nein, natürlich, ja gut, okay. Sorry. Nein, ich verstehe, was du meinst. Aber ist schon klar. Es gibt nur, um das wieder gut zu machen, ich gucke zum Beispiel, bleibe gerne auf diesen Quiz-Sendungen hängen. Mhm. Egal was es ist, aber ich rufe da nie an. Mhm. Ich weiß nicht, ich gucke das und meistens sind die Rätsel, die dort gestellt werden, ja auch nicht gerade die schwersten. Mhm. Also du guckst querbeet, du guckst Schrott und interessante querbeet, Sachen. Und, aber dort rufe ich nicht an. Wenn man bei dir, Domian, da rufe ich an. Hat ja auch was, oder? Ja, vielen Dank für das Vertrauen. Ja. Wie lange geht denn das jetzt schon so, dass du so fernsehgeil bist? Also ich würde sagen, seit Oktober. Ach, länger noch nicht? Nö, also meine, ich habe auch Freunde. Es ist nicht so, dass ich niemanden kenne oder total verschottet lebe. Also während der Ausbildung war das noch okay, noch im grünen Bereich? Während der Ausbildung war es total okay, war es noch im grünen Bereich. Da habe ich nie irgendwie, also da habe ich fast gar keine Zeit gehabt fürs Fernsehgucken. Vielleicht enttäuscht mich das auch, dass ich so viel gemacht habe für das Examen. Mhm. Und im Endeffekt ging es dann doch, ich habe es zwar geschafft, aber ging es doch ein bisschen in die Hose. Ja. Naja, was heißt denn die Ruhe? Ich hab's ja gesagt. Ja, du hast es in der Tasche, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal die Hauptsache. Und du sagst, du hast schon durchaus auch einen Freundeskreis und ein soziales Umfeld? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne den Götz, ich kenne den Henning, ich kenne den Patrick, den Rainbow, den Lukas. Also ich habe wirklich relativ viele Freunde. Freundin habe ich auch. Hast du auch? Habe ich auch. So, was sagt die Freundin, wenn du ständig vor der Glotze hängst? Das Ding ist, sie macht auch eine Physiotherapieausbildung. Ist jetzt im letzten Semester, also auch im Examensemester, war ein halbes Jahr unter mir und muss jetzt selber so viel lernen. Und von daher habe ich gesagt, pass auf, ich ziehe mich ein bisschen zurück, dass du Zeit hast zum Lernen. Verstehe. Und ich habe dann halt meine Zeit zum Fernsehgucken. In der Regel kann man ja gegen solche Dinge, die noch nicht so sehr pathologisch sind, und das ist es ja nicht bei dir, mit Disziplin vorgehen, mit Entschlossenheit. Bist du das? Bist du entschlossen und diszipliniert und versuchst das zu unterbinden, indem du dir es einfach untersagst und versuchst heute mal nur 3 Stunden? Das Ding ist, dass ich glaube, dass ich selber, also ich habe es mir auch schon mal überlegt, einfach, dass ich mir gesagt habe, pass auf, Kave, was weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, 12 bis 16 Stunden am Tag guckst du, machst du jedes Mal ein bisschen weniger. Aber ich glaube, ich bräuchte eine zweite Person, die mir das sagt. Man könnte es auch radikal machen, indem du einfach sagst, morgen wird überhaupt kein Fernsehen geguckt. Ja. Ich mache mir, einen Plan für morgen. Morgen besuche ich den und den und den. Morgen schreibe ich drei neue Bewerbungen und besuche die Tante da und da. Ich weiß nicht, irgendwas. Also, dass du einfach einen Plan machst für die nächsten Tage und der Fernseher bleibt aus. Oder du trägst den Fernseher zum Nachbarn und sagst, gib ihn bitte nicht wieder her. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, nur ich weiß nicht, ob ich mir da selber so solide, also ob ich diesen Weg so strange halten könnte. Ja, versuchen. Ich weiß es auch nicht. Ohne Versuch weiß man nicht, was los ist. Aber nicht, dass ich enttäuscht werde. Ja, was heißt enttäuscht? Dass ich sehe, dass ich es nicht durchhalte, dass ich sehe... Cedric, natürlich, man kann immer im Leben bei allem enttäuscht werden, was man sich vornimmt. Aber man muss es erstmal machen, man muss es sich erstmal vornehmen, man muss es machen. Und nicht und es nicht nur bedauern. So sitzt du jetzt da und jammerst. Ich sag's mal ganz provokativ. Ja, so. Du hast recht. Das heißt, du musst jetzt nimm mal dein Leben in die Hand. Du hast einen Job. Du hast keinen Job. Du hast eine Ausbildung durchgezogen und du hast den Abschluss. Das meinte ich. Das ist schon mal ein Positiv. Das ist doch was Positives. Da kannst du auch stolz drauf sein. Wenn das auch jetzt nicht die tollste Note ist, aber egal. So, du bist ja 28. Nur wär's ganz gut, wenn du irgendwann mal auch dann berufstätig würdest. Ja, stimmt. Was, aber ich werde versuchen. Deine Freundin weiß die das, dass du im Moment so exzessiv Fernsehen guckst? Ja, stimmt schon. Also ja, auf jeden Fall. Ja, das hörst du nicht mehr so genau zu. Egal, aber wir haben ja alles gesagt, was es zu sagen gibt. Du musst es selbst in die Hand nehmen. Okay? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich aus Versehen. Ich bin heute ein bisschen ungeschickt hier. Ich bitte um Entschuldigung. Aber es war ja auch alles gesagt, lieber Cedric, entschuldige, ich habe dich ein bisschen früh rausgekickt. Nimm es selbst in die Hand, das ist noch kein Fall für einen Psychologen. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und ich begrüße ganz herzlich Chris und Chris ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Chris. Grüß dich. Ich habe ein großes Problem. Also ich laufe seit 3 Monaten ungefähr auf dem Zahnfleisch. Ich habe mich in meinen besten Freund verliebt. Oh. Und habe ihm das gestanden, ne? Ja, und er hat komplett abgeblockt. Hast du schon schwule oder bisexuelle Erfahrung? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Davor hatte ich nur Frauenbeziehungen gehabt und seit ich ihn kennengelernt habe, weiß ich nicht, irgendwie, wir haben uns jeden Tag getroffen und viel miteinander unternommen und da haben sich halt Gefühle entwickelt. Wie lange kennst du ihn jetzt? Insgesamt, ich denke mal so 7-8 Monate kennen wir. Ach so, länger noch nicht. Nee, länger noch nicht. Und wann hast du ihm das gebeichtet? Vor 3 Monaten habe ich ihm das gebeichtet. Also ich habe meinen ganzen Mut zusammengepackt und habe ihm meine Gefühle gestanden. Und er hat dann komplett abgeblockt und meinte, bei mir ist nichts. Ne? Mhm. Ich konnte es kaum fassen. Nein. Ich habe gemerkt, dass bei ihm auch Gefühle da sind. Dass er hat mir auch selber berichtet, also zum Beispiel spät in die Nacht zum Beispiel. Da konnten wir auch nicht schlafen irgendwie. Da waren wir auch sogar über MSN zusammen und haben gechattet und auch geflirtet ein bisschen. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, das war auf seinem Balkon gewesen. Da hat er mir eine Geschichte erzählt, eine traurige Geschichte. Da habe ich ihm Arm genommen und seine Haare gestreichelt irgendwie. Da bin ich irgendwie innerlich zusammengezuckt, bin aufgestanden und wollte eigentlich schon gehen, wo er meinte, ja, setz dich. Und war schwierig. Ne? Und in dieser Zeit, wo ich ihm das dann gestanden habe, ich konnte nicht mehr. Ne? Und habe dann auch meinen Job gekündigt und bin dann irgendwie eine Zeit irgendwie gereist und bin jetzt seit 4 Wochen wieder hier. Ne? Du hast aber nicht den Job deshalb gekündigt? Nein, nicht deshalb. Ja. Ich konnte einfach nicht mehr. Also er hat damit eigentlich in dem Sinne nichts zu tun. Also ich habe einfach keine Kraft mehr. Ne? Ach so, also hängt es doch damit zusammen? Ja, so und so. Also ich meine, Job war ich auch nicht so. Was war denn das für ein Job, den du hattest? Das war ein Job bei einer als Sachbearbeiter. Ich möchte jetzt nicht genau. Nein, muss doch nicht. Ja. Aber da war ich auch nicht so glücklich gewesen. Und also dich hat das ist eine Art von Liebeskummer natürlich, was du da hast, das hat dich komplett aus den Schuhen geschlagen. Oh, und wie dumm ja nicht. Also echt, das hält noch bis heute an, ne? Wie sieht denn der Kontakt heute aus zwischen euch? Überhaupt nicht. Überhaupt. Also er wollte ja noch weiter Kontakt haben, aber ich konnte einfach nicht. Wir haben auch eine gemeinsame Reise abgesagt. Da habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Sag mal, und du hattest wirklich noch kein Mal vorher irgendwie, also keine sexuellen Kontakte zu Männern? Nein, überhaupt nicht. Und du hattest dich vorher auch noch nie in einen Mann verliebt? Nein, Domian, überhaupt nicht. Aber seit ich ihn kennengelernt habe, also ich hätte wirklich alles irgendwie aufgegeben für ihn. Ne? Echt irgendwie, das war... Wie? Sowas kenne ich nicht. Jetzt ist ja deine ganze Identität auch durcheinander gerüttelt. Vorher warst du in deiner Ich-Ansicht ein heterosexueller Mann. Was würdest du sagen, was du jetzt bist? Weiß ich nicht. Also ich weiß ich nicht, ob ich schwul bin. Oder bi. Ich weiß nur, dass ich ihn liebe. Ich ihn liebe vom ganzen Herzen. Na, und das ist mir egal, ob ich schwul, bi oder hetero bin. Also ich möchte mich nicht irgendwo einordnen. Ja, finde ich auch. Ich weiß nur, dass ich diesen Typen liebe. Ne? Ja. Und er hat klar gesagt, nein. Nein, bei mir ist nichts, hat er gesagt. Mhm. Und aber es ist so komisch. Irgendwie. Ich bin mir zu 100% sicher, dass bei ihm auch Gefühle sind. Na? Aber warum bist du da so 100%ig sicher? Ich weiß es nicht. Also wir sind ausländischer Herkunft, muss ich auch dazu sagen. Irgendwie. Und ja gut, das heißt ja nichts. Mentalität her, weiß ich nicht irgendwie. Also das ist auch nicht so passend. Es kann ja... Von der Mentalität her würde es nicht passen, sagst du? Ja. Woher kommt ihr? Er kommt so, Gott, ich kann das nicht sagen. Okay. Wäre nicht so gut. Okay, brauchst du auch nicht sagen. Ist auch egal. Jedenfalls. Es kann ja sein, was ich gerade sagen wollte, Chris, es kann ja durchaus sein, dass er schon auch eine tiefe Empfindung für dich hat, aber eine rein platonische, dass es keine erotische, sexuelle Empfindung ist. Kann ja sein. Das kann auch sein, aber ich kann es mir nicht erklären. Wir hatten auch, da waren auch Sachen, wie gesagt, Domian, die da abgelaufen sind. Auch diese unter normalen Freundschaften, Männerbeziehungen kenne ich das nicht. So diese Kosenamen und Ja, aber gibt es alles? Gibt es alles? Es gibt es. Es gibt auch Zärtlichkeiten unter heterosexuellen Männern, die haben nichts mit schwulen Dingen zu tun. Und wenn aber denn einer von den beiden eine bi- oder schwule Veranlagung hat, überinterpretiert man das natürlich. Ich habe auch hetero-Freunde, wir fassen uns an und streichen uns und so, da ist von deren Seite null was, null. Das ist einfach nur eine innige Freundschaft und gut. Also du denkst auf jeden Fall, dass von seiner Seite aus nichts ist, ne? Na, ich bin jetzt sehr skeptisch, weil wenn von seiner Seite aus was wäre, gut, man könnte jetzt zwei Theorien aufstellen. Die erste Theorie ist, da ist wirklich nichts und er kann dir das nicht geben. So. Und die zweite Theorie wäre, darauf hoffst du natürlich, dass da schon bei ihm was ist, aber er sich nicht traut. Domian, kann ich dir aber was fragen? Wieso wechselt jemand seinen Freundschaftskreis und seine Telefonnummer? Also er hat komplett irgendwie unseren Freundschaftskreis gewechselt und die Telefonnummer und irgendwie. Achso, das heißt, er will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Er will dir auch nicht begegnen. Mit dem Umfeld, mit mir, der will mir nicht begegnen. Der hat irgendwie alles komplett gewechselt, ne? Aber das fand ich komisch, als ich wieder hier gekommen bin, irgendwie, ne? Aber beendet hast du es? Ich hab's beendet, aufgrund dadurch, dass er mir das gesagt hat. Ich konnte es einfach nicht mehr. Und danach, als ich gekommen bin, wieder, ne? Habe ich dann erfahren, dass er komplett neuen Freundschaftskreis hat und eine neue Telefon. Chris? Was solltest du jetzt noch tun? Du hast ihm deine Liebe gestanden. Habe ich, ja. So, das weiß der. Das weiß er. Ich dachte, ich fühle mich dadurch besser, aber dadurch habe ich mich noch schlechter gefühlt. Nein, also ich finde das schon gut, dass du es gemacht hast. Aber ich denke jetzt darüber nach, was du noch tun könntest. Du kannst nichts mehr tun. Sollte da irgendwas Verborgenes bei ihm noch sein, weiß er den Weg zu dir. Er weiß, dass du offen bist für ihn. Okay. Vielleicht ist aber wirklich gar nichts und er kann mit der Situation auch nicht umgehen. So hart das jetzt auch klingen mag, ich glaube, zunächst musst du dich jetzt damit arrangieren und abfinden, dass du diesen Mann, den du offensichtlich sehr liebst, dass du ihn vielleicht nie als geliebten Mann haben wirst. Okay, also ich kann da nichts mehr tun. Mach nichts. Du machst dich lächerlich, du machst es noch schlimmer, als es vielleicht ist und Nein, zieh dich auf jeden Fall zurück und er weiß, er hat deine Telefonnummer. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, das ist das Entscheidende. Mehr kannst du nicht tun. Es ist traurig, aber es geht nicht anders. Okay. Lieber Chris, alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Volker Tarke, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir wieder da, auch wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sag bye bye. Bis morgen.